Und jetzt gehen wir die ganze Sache etwas ruhiger an. Deutschland, du musst erwarten, denn sonst haben wir nichts mehr zu lachen.